Es ist Mitternacht. Meine Posse und ich, wir entern den Club. Die Musik aus dem Boss macht bum bum bum. Die Geigen schweigen, der Trompeten reden. Die Böden beben, nimm einen Schluck von diesem Leben. Wenn das Tieren sich verleugnet, wird mir ein guter Ficker. Ich bin dir für Maxi Bullen, für den Love Slipper. Tobi und Trees und frisch rasierte Nymphen. Drag Queens in Strapsen und Strümpfen. Worauf du stehst, ist mir scheißegal. Hauptsache es wird heute heiß im Saal. Ich push mich am Boden, wenn zum Fass und im Boden. Die Bitch hat Sprit, mir lässt alten Bullenboden. Also was ist verboten? Das Pupillen sich weiten, jungen Stunden wollen reiten, locker Zügel bei Zeit. Gib den Schein, Peitschen, sie lieben das Leiden. Lass dich zum Schreiten mit ihnen verleiten. Wenn der Teufel erwacht, fließt Feuer durch die Nacht. Die Reifen quietschen, es kriechen. Wenn der Teufel erwacht, fällt der Marsch auf Kunstleder. Vibrator boxen, diese Fotzen bumst jeder. Wenn der Teufel erwacht, fließt Feuer durch die Nacht. Die Reifen quietschen, es kreischen. Es ist Mitternacht. Geknatter splitternder Holzschranken, Hufe getrampel und heißer, lechzender Atem erfüllte den engen, warmen Raum. Wir tanzen tief unten im roten Keller, verfeuchtet in den Achseln, das Blut pulsiert schneller. Vielleicht wird's draußen heller. Doch wen interessiert das? Ist hier was? Ist hier nass? Hier ist Spaß. Also auf Ex, jetzt Cheers! Sechs Vater unser und 10 Ave Marias. Wackel mit dem Arsch und mach den Mund breit auf. Streck die junge Zunge raus, ich leg was Buntes drauf. Liebesbären, 3 Stück. Wollt ihr auch eine? Rausch. Sound. Genieße. Die unheilige Allianz von deiner geilen Fotze, meinem fetten Schwanz durch den Stoff. Was? Ein reicht nicht ganz, wir nehmen mein Kumpel noch mit, ohne viel Aufhebens. Das wird der Fick deines Lebens. Wenn der Teufel erwacht, fließt Feuer durch die Nacht. Die Reifen quietschen, es kreischen. Wenn der Teufel erwacht, fällt der Marsch auf Kunstleder. Vibrator boxen, diese Fotzen Bumsleder. Es ist Mitternacht. Unser Gott, yeah. Komm, wir gehen zu mir, it's getting hot in here. Deine Beine, ich pack sie, hab in mein Taxi. Fixi, Lexi, du bist Foxy Lady. In unserer Mitte, für jeden eine Titte. Deine Bitte, ich erhöre sie, bring dich ins Paradies. Weg von den Partys, von denen die meisten doch so fad sind. Mein Schwanz in die Hand, Kind, für den Fahrtwind. Was der Wagen hält, mit einem blinkenden Stern. Auf freiem Feld, 69er Boys, Sex Toys. Es ist Mitternacht, Gott gebe, dass er nie erwacht.